Maria mit dem Traktor überfahren. Und das, obwohl sie früher die beste Freunde waren. Auf der Straße ist jetzt nur ein riesengroßer Fleck. Den kriegt selbst die Hilde mit dem dummen Stoß nicht weg. Sie schob seit 15 Stunden, die Finger sind schon wund. Und Hilde denkt sich insgeheim, ich tu es nicht ohne Grund. Denn Hilde ist die reine Machefrau und kommt in jede Ecke. Hilde ist die reine Machefrau im Kampf gegen die Flecke. Hilde ist die reine Machefrau und kommt in jede Ecke. Hilde ist die reine Machefrau im Kampf gegen die Flecke. Ute wurde gestern sehr schwer vom Hund gebissen. Und nun quält den Hasso sein schlechtes Gewissen. Aber was die Hilde am meisten irritiert, es ist nicht nur der Hund, sondern die Wohnung blutverschmiert. Die Hilde macht es sauber, sie fragt nicht nach dem Grund. Sie hat volles Verständnis für Hasso, ihren Hund. Hilde ist die reine Machefrau und kommt in jede Ecke. Hilde ist die reine Machefrau im Kampf gegen die Flecke. Hilde ist die reine Machefrau und kommt in jede Ecke. Hilde ist die reine Machefrau im Kampf gegen die Flecke. Werner hat den Wohnzimmer einen Ochsen abgeschlachtet. Und hat damit mal wieder die Hausordnung missachtet. Alles ist versaut und jetzt hat er den Salat. Und wenn er sei alte kommt, keine Ausrede parat. Er ruft ganz schnell die Hilde an, die täglich inseriert. Unter 32, 16, 8 wird sie herbeizitiert.